Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Gabelbissen Podcast. Ja, wenn wir es ganz genau nehmen wollen, herzlich willkommen zur B-Seite der Folge 60. Es handelt sich dabei eine unangekündigte Sonderfolge, nicht so wie das Gedicht zu Weihnachten, sondern das ist wirklich unangekündigt, hat aber einen ganz speziellen Grund. Und zwar wurde ich vom Daniel in der Folge 56 seines Braunbeerfalter-Podcasts, er sei mir an dieser Stelle herzlich gegrüßt und glaubt mir, den Podcast wollt ihr wirklich mal hören, ist ein ganz netter Personal-Podcast. Daniel ist Berufskraftfahrer, genauer gesagt, er ist Chauffeur von Taxi und Bus. Ja, und in seinem Podcast erzählt er immer von seinen durchaus, ja, kuriosen Erlebnissen, was er so auf der Straße miterlebt, mit seinen Fahrgästen, etc., etc. Ist wirklich witzig anzuhören, teilweise auch informativ, da er auf seinen weiteren Fahrten von fremden Städten etc. immer wieder was erzählt und vielleicht auch ein paar Tipps gibt. Also das kann man durchaus immer brauchen. Ja, und auch wenn man selber, so wie ich, mit dem Auto relativ viel fährt, immerhin fahre ich ja pro Tag so grob geschätzt 60 Kilometer, also für den privaten Bereich ist es viel, sagen wir mal so, für den Daniel ist es sicher eher wenig. Aber egal, man erkennt doch bei seinen Erzählungen immer wieder so auch Sachen bei sich selbst, wenn man so fährt, was da so passiert mit den anderen Verkehrsteilnehmern, ja, erkennt man immer wieder einiges und da kann man eigentlich immer recht nett mitlachen mit ihm. Ja, und was hat der Daniel denn gemacht? Er hat mich für den sogenannten Liebster Award nominiert und das nehme ich nun zum Grund, die von ihm gestellten Fragen, das sind genau 11 an der Zahl, hier zu beantworten und nach den Fragen nominiere ich weitere Podcasts bzw. Blogs. Kurz zur Erklärung, was ist denn der Liebste Award? Und dazu lese ich euch einfach den unter Anführungszeichen offiziellen Text vor. Beim Liebster Award stellen Blogger anderen Bloggern, in unserem Fall sind es Podcaster, aber ich werde auch Blogger nominieren, 11 Fragen. Diese nominieren dann wieder weitere Blogger oder Podcaster und stellen ihnen ihre Fragen. Das Ziel der Aktion ist, einander zu unterstützen, neue Leser bzw. Hörer zu finden und sich gegenseitig zu vernetzen. Also ihr seht, das ist jetzt nichts, wo man da Preise gewinnen kann etc. Es geht einfach darum, um sich gegenseitig auszutauschen, um einfach von eigenen Projekten auf andere, vielleicht neue Leser, neue Hörer, Hörerinnen zu bringen. Finde eine durchaus nette Idee. Ja, und da habe ich mal gedacht, da mache ich doch mit und beantworte den Daniel seine Fragen. Und ich würde sagen, fangen wir gleich einmal damit an. Die erste Frage: Mit welchem anderen Podcast würdet ihr gerne eine Crossover-Folge aufnehmen und weshalb? Ja, das ist in der Tat ein bisschen eine schwierige Frage. Ich würde sagen, eine Crossover-Folge würde mich persönlich sehr mit Tim Pritlove oder mit dem Holger interessieren. Beide sind ja sehr professionelle Podcaster, haben schon total viele Sendungen gemacht, haben auch genügend Projekte am Laufen. Und da würde es mich einfach mal interessieren, mit denen was zu machen, um zu sehen, wie die an die ganze Sache rangehen. Wie nehmen die das auf? Welche Technik steckt dahinter? Welche Routine? Wie viel wird bei denen geschnitten? Etc. etc. Das würde mich wirklich einmal interessieren. Die zweite Frage. Tee, Zucker, Zitrone und oder Milch? Das ist ganz einfach für mich zu beantworten, weder noch. Das halte ich wie beim Kaffee, einen Tee, in meinem Fall vorzugsweise einen grünen, einen weißen oder einen Oolong-Tee, trinke ich einfach pur. Sprich, Teeblätter rein, ziehen lassen und trinken. Sonst kommt mir da nichts rein. Die dritte Frage. Urlaub. Faul oder aktiv? Berg oder Meer? Selbst geplant oder rundum sorglos Paket vom Veranstalter? Ja, also ich würde sagen, eine Mischung, die aber eher ihr Hauptaugenmerk auf aktiv hat. Also ich persönlich kann es nicht leiden, 14 Tage dann noch länger oder vielleicht ein bisschen kürzer einfach nur faul rumzuliegen und vielleicht ein Buch zu lesen. Man, solche Tage kann es geben. Hauptsächlich möchte ich aber eher aktiv sein, sei es jetzt mit Wanderungen, mit Geocaching, mit Fototouren etc. Berg oder Meer, das ist schwer zu beantworten, da ich beides eigentlich liebe. Müsste ich mich entscheiden, würde ich fast eher zum Berg tendieren, da irgendwie, ja, der Berg hat doch eine magische Anziehungskraft, da kann man viel entdecken, schöne Wanderungen, schöne Touren machen, die Natur genießen, vielleicht Tiere, die jetzt nicht so selbstverständlich sind, mit Glück beobachten. Ja, also ich würde dann doch eher sagen, der Berg. Dann selbst geplant oder rundum sorglos ist ganz einfach zu beantworten, selbst geplant. Nicht nur aus Kostengründen, sondern, das habe ich bei einigen Roadtrips schon gemerkt, die wir gemacht haben, in den USA und Kanada zum Beispiel, plant man sich das selbst, kann man sich die Zeit selber einteilen und ja, man kann sich die Ziele aussuchen, die einen wirklich interessieren. Rundum sorglos Paket ist sicherlich für genügend Leute interessant, aber das ist nicht meine Art zu reisen, weil da waren oft Sachen dabei, die mich überhaupt nicht interessiert hätten. Ja, was hat dir euch, das ist die vierte Frage, das Podcasten bislang gebracht? Damit meint er jetzt nicht irgendwelche Flatter-Einnahmen, Spenden oder was auch immer. Ja, was hat's gebracht? Auf der einen Seite konnte ich mein eigenes Wissen zur österreichischen Küche intensivieren. Also ich weiß jetzt um einiges mehr als vor dem Podcast-Projekt. Ich habe ja mich ein bisschen mit Audiotechnik mehr beschäftigt, kann dadurch auch hier einiges mehr machen. Ja, und vor allem, ich habe viel mehr soziale Kontakte gemacht. Also jetzt unterhalb der Podcast- und Blogger-Szene habe ich relativ nette neue Kontakte kennengelernt. Mit einigen habe ich mich auch schon persönlich getroffen. Ja, ich würde sagen, das ist das, was das Podcasten bislang gebracht hat. Ja, und vor allem eins nicht zu vergessen, jede Menge Spaß. Denn ich mache den Podcast nicht, weil ich mich jetzt irgendwie bereichern möchte oder was auch immer, sondern einfach die Freude an der Sache. Die fünfte Frage. Welches war der schlimmste Film, den du je im Kino gesehen hast? Ja, da muss ich ein bisschen überlegen oder musste ich, wie ich das erste Mal die Fragen durchgelesen habe, ein bisschen nachdenken. Ich sage mal, das Schlimmste bezieht sich jetzt für mich nicht auf die Aufnahmetechnik, auf den Schnitt, auf die Regie, sondern auf meinen persönlichen Geschmack beziehe ich das jetzt. Und das wäre ein Film gewesen, den ich vor vielen Jahren, mittlerweile vielen Jahren kann man sagen, ich glaube, müssten sogar so 10 fast her sein, wenn nicht sogar noch länger, den ich in der Sneak Preview gesehen habe. Und zwar war das der Film Dreamer, wenn ich mich richtig erinnere. Man hat zwar in der IMDb, glaube ich, eine Wertung so um die 7 Punkte herum, also durchaus nicht so schlecht, aber er trifft absolut nicht meinen Geschmack, denn Dreamer ist ein Pferdefilm, wo es darum geht, dass sich ein Pferd verletzt, der Besitzer möchte es mehr oder weniger einschläfern, aber die Tochter des betreuenden Arztes will das verhindern. Ja, der Arzt nimmt das Tier dann in Pflege, denkt, man kann ein Zuchttier daraus machen, das funktioniert bei der Stute jedoch nicht. Zum Schluss wird das Pferd gesund und gewinnt natürlich das Rennen. Für Pferdefreunde sicherlich ein netter Film. Meinen Geschmack hat es absolut überhaupt nicht getroffen. Und darum würde ich sagen, ist das eigentlich der bis jetzt schlimmste Film gewesen, den ich im Kino gesehen habe. Die sechste Frage. Frühstückseier. Weich, mittel oder hart? Geköpft oder ausgeklopft? Und dann, das ist jetzt das Beste, finde ich, mit Salz oder Maggi? Also man kommt mal gleich zu dem. Maggi schließe ich kategorisch sowieso aus, denn das ist für mich eine Zutat, die ein Gericht, egal welches, für mich persönlich nur verschandelt, weil das übertönt ist und das schmeckt, naja, nicht sonderlich gut. Also somit das könnte ich sagen, mit Salz. Ja, Weichmittel oder hart, da ist für mich auch sonnenklar. Ich mag, wenn ich am Frühstück sehr esse, was ich sehr, sehr selten tue, mag ich es am liebsten weich. Ja, und wie öffne ich es? Ich klopfe es auf, schäle das obere Teil ab und dann löffle ich es aus. Die siebte Frage. Warum bist du zum Podcaster geworden und wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, die Idee hatte ich eigentlich schon lange, bevor ich mein Projekt gestartet habe. Da habe ich angefangen, ein bisschen angefangen, sagen wir so, in die Podcasting-Szene reinzuschnuppern. Und zwar war es damals ein Videopodcast, den ich gesehen habe, und zwar war das Delight Fun Cooking. Das waren zwei Bayern, glaube ich, die haben auf relativ witzige Art und Weise eben immer Gerichte gekocht. Und da habe ich mir damals gedacht, man müsste doch sowas machen ohne Video, einfach nur aufnehmen und erzählen, was man so kocht. Ja, irgendwie ist das Ganze dann wieder eingeschlafen, ja, und ist dann einige Zeit geruht. Irgendwann hatte ich dann die Idee, naja, Podcast würde mich doch interessieren, weil ich dann schon mehr drinnen war, viele Podcasts schon gehört habe. Und da hatte ich dann irgendwann die Idee, ich könnte doch mal was zu österreichischer Küche machen. Habe mich dann aber ehrlich gesagt doch nicht so ganz getraut. Und irgendwann ist über Twitter der Sven Menke vom Kulinarikast auf mich aufmerksam geworden und da haben wir, glaube ich, über Erdäpfelschöberl getwittert, weil das habe ich gekocht, also gemacht, und habe über Instagram, glaube ich, war es, ein Foto gepostet, das auch nach Twitter gegangen ist. Und da hat einfach geschrieben, wir müssen mal reden. Ja, okay, und man gedacht, vielleicht will er wissen, was es ist. Und so kam es dann, dass wir eine gemeinsame Folge aufgenommen haben, wo wir einfach über österreichische Küche geplaudert haben. Ja, und das war mehr oder weniger der Grundstein, der Anstoß, dass ich mir gedacht habe, hey, das ist eigentlich ganz cool, wenn man das so aufnimmt. Ich meine, okay, damals war das noch ein bisschen steifer als heute. Ja, aber ich habe mir gedacht, das war cool, und dann habe ich dann gegen Ende des Jahres dann den Gabelbissen wirklich ins Leben gerufen. Die achte Frage. Für eine Reise einmal quer durch Deutschland, reist du mit dem Flugzeug, Bahn, Auto, Fernbus, Fahrrad oder sonst was? Wieso? Ja, ich persönlich würde mich ehrlich gesagt fürs Auto entscheiden. Man, okay, das ist jetzt sicherlich nicht die ökologisch sinnvollste Variante, aber finde ich für mich die praktischste Variante. Ich komme mit dem Auto überall hin, also fast überall hin, sage ich einmal. Ich kann im Auto bequem mein Gepäck einladen. Bei einer Fotoausrüstung, wie ich sie habe, ist es durchaus praktisch, weil die möchte man am Fahrrad nicht mitschleppen. Und auch generell die anderen Sachen, die ich so mitschleppe, weil wenn ich mir auf Reisen so meinen Rucksack oder mein Gepäck ansehe, ja, ich habe eigentlich mehr Technik als Gewand mit schon fast. Und das hat ja durchaus alles so sein Gewicht. Ja, Auto ist für mich einfach, außerdem ich fahre gerne mit dem Auto, ich sag's, wie es ist. Und von daher würde ich sagen, ist das Auto für mich der richtige Mittel zum Zweck. Das richtige Mittel zum Zweck, Entschuldigung. Neuntens, du möchtest für gute Freunde ein feines Abendessen kochen. Kein Fertigfraß, keine Lieferdienste und nicht essen gehen. Was bereitest du zu? Man, klar, Fertigfraß hätte es bei mir sowieso nicht gegeben, weder Tiefkühl noch aus der Tüte, was auch immer. Lieferdienst, ehrlich gesagt auch, obwohl ich da in Wien einige wirklich gute kennen würde. Und essen gehen, würde ich auch viele gute Lokale kennen, aber ich würde, wenn jemand zu mir kommt, gute Freunde, würde ich natürlich für sie kochen. Ja, das ist aber eine schwierige Frage, was ich kochen würde. Das ist wirklich nicht einfach zu beantworten, aber ich sage jetzt einmal, ich würde ein gesiedetes Rindfleisch machen. Und das hat gleich mehrere Gründe. Und zwar auf der einen Seite habe ich mal gleich als Vorspeise oder als ersten Gang, sagen wir mal so, eine Suppe. Weil wenn ich das Rindfleisch im idealen Fall den Tafelspitz koche, habe ich eine wunderbare Rindsuppe, da kann ich ein paar Nudeln dazu machen, kann Leberknödel, Frittaten etc. dazu machen, habe ich einfach schon mal einen wunderbaren ersten Gang. Ja, dann generell beim Fleisch muss ich ja nicht allzu viel machen, das sieht jetzt schön eine längere Zeit vor sich hin. Die, die mich jetzt schon länger hören, wissen ja, ich habe schon zwei Folgen zu dem Thema gemacht. Einmal, wo ich mich primär dem Rindfleisch gewidmet habe, also dem Tafelspitz an sich, und eine, wo ich mir der Suppe plus Einlagen gewidmet habe. Ja, und was, wieso noch? Das Gericht, vor allem, weil ich kann bei den Beilagen wunderbar variieren. Der Tafelspitz, da gibt es so viele wirklich tolle Beilagen. Ich muss keine großen Mengen machen, ich kann kleinere Mengen machen, und da sollte dann wirklich für jeden Geschmack was dabei sein. Selbst wenn jemand jetzt sagt, okay, ich will eigentlich kein Fleisch essen, ja, dann isst er einfach nur die wunderbaren Beilagengerichte, die es dazu gibt. Ihr wisst, einbrede Erdäpfel, Rahmfisolen, geschmorte Gurken, ein Semmelkrein, etc. Also es gibt da so viel, und das ist einfach, finde ich, das Wunderbare an dem Gericht. Es ist von der Basis her einfach zu machen, aber ich kann total viel, was Beilagen betrifft, variieren und das immer wieder anders gestalten. Ja, und eine Nachspeise würde ich natürlich auch dazu servieren, und da hätte ich mir gedacht, Salzburger Nockerl. Da gab es natürlich auch schon eine Gabelbissen-Folge dazu. Die bereits genannten Folgen verlinke ich euch in den Shownotes. Sollte vielleicht jemand noch nicht kennen, könnte erst dann nachhören oder eventuell mit dem Podcatcher nachladen. Ja, Salzburger Nockerl ist zwar auf der einen Seite ein bisschen aufwendiger, würde ich sagen, aber im Grunde dann doch nicht. Ja, wieso aufwendig und wieso doch nicht, da hört euch am besten die passende Folge dazu an. Kommen wir zur nächsten Frage, zur Nummer 10. Du musst dich, was alkoholische Getränke angeht, für den Rest deines Lebens auf ein bestimmtes Getränk festlegen. Welches und wieso? Die Frage, ja, die ist für mich ganz leicht zu beantworten. Wenn es um alkoholische Getränke geht, würde ich klassisch sagen, ein Bier. Das hat nicht den Grund, weil ich den Geschmack von Bier persönlich sehr, sehr schätze, sondern weil Bier eine total breite Vielfalt bietet. Wenn man sich jetzt so umschaut, was es da so alles gibt, es gibt das klassische Helle, es gibt ein Pils, es gibt dunkles Bier, es gibt Bockbiere, es gibt Alebiere, es gibt Stoutbiere, etc., etc., etc. Und alle schmecken sie extrem unterschiedlich. Sogar wenn ich jetzt ein Pils hernehme von Brauerei A, das schmeckt nie so wie das von Brauerei B und umgekehrt. Von daher, wenn ich mich auf ein einziges alkoholisches Getränk einschränken müsste, wäre das nur mehr Bier. Ja, und somit komme ich zur letzten Frage, der Nummer 11. Welches Land, welche Region möchtest du unbedingt noch bereisen und wieso? Ein Land, das mich persönlich vor geraumer Zeit in den Bann gezogen hat, ich aber leider noch nicht die Möglichkeit hatte, es zu bereisen, ja, das wäre Neuseeland. Mein Neuseeland hat mich immer schon ein bisschen interessiert, doch mit der Herr der Ringe-Verfilmung hat mich das dann noch mehr interessiert, denn wie ihr wisst, wurde Herr der Ringe ja eben in Neuseeland gedreht. Und wenn man sich das so anschaut, die Vielfalt an Natur, was dieses Land zu bieten hat, ist ja wirklich beeindruckend. Man hat es nicht nur in den Filmen gesehen, ich kenne das auch von diversen Fotos etc. Und das ist so abwechslungsreich und ja, schaut so toll aus, dass ich einfach beschlossen habe, da muss ich mal hin, um das einfach selbst miterleben zu können, Wanderungen zu machen etc. etc. Ja, und angeblich soll ja auch Neuseeland ein Land sein, wo erstens die Kriminalität doch eher gegen Null tendiert, also man relativ schwach ausgeprägt ist und wo angeblich keine giftigen Tiere leben sollen. Ja, um das herauszufinden, muss ich einfach selbst mal hinfahren. Ja, und somit sind wir am Ende der 11 Fragen angelangt. Ich sage nochmal danke, Daniel, dass du mich für den Liebste Award nominiert hast. Hat mir eine Freude gemacht, dir die Fragen zu beantworten. Ich hoffe, es war auch interessant für dich. Ja, und ich möchte jetzt das Gleiche wie du tun und nominiere weitere Projekte. Und zwar habe ich mir 3 Foodblogs rausgesucht, die ich persönlich sehr gern lese und einen Podcast, den ich persönlich wirklich gern höre. Fangen wir mal mit den Foodblogs an. Und da hätten wir zunächst einmal den Viva Culinaria Blog. Den schreibt der Jochen und der bietet dort einen Mix aus Kochrezepten und Cocktailrezepten an. Beide Varianten sind total interessant, vor allem bei den Cocktails hat er wirklich super Ideen. Und soweit ich richtig informiert bin, bietet er auch Workshops an. Nagelt mich aber bitte nicht an die Wand. Am besten, ihr werft einen Blick bei ihm im Blog rein. Link findet ihr im Beitrag zur aktuellen Sendung, beziehungsweise auch in meiner Blog-Roll. Den zweiten Blog, den ich nominieren möchte, wäre Außer mit die Depf. Das ist ein Food-Blog von der Claudia. Die schreibt dort Rezepte, die wirklich super zum Nachkochen sind. Da habe ich schon einiges probiert und hat alles immer wunderbar geklappt. Und mir gefällt persönlich auf der einen Seite die Auswahl der Rezepte und auf der anderen Seite ihr Schreibstil. Für mich persönlich ansprechend, kann ich euch auch nur empfehlen, schaut dort einfach mal vorbei. Wirklich ein netter Küchenblog. Ja, der nächste Blog, den ich nominiere, wäre die Küchenchefin. Dort bloggt die Katharina und die bietet ebenfalls ein breites Spektrum an Rezepten an, von einfachen bis eher aufwendigeren Sachen. Einfach ein guter Mix, wie ich finde. Man findet dort Suppen, Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen, also wirklich alles, was man halt so kochen kann. Last but not least, das Podcast-Projekt. Und da möchte ich den Geschichtendosen-Podcast nominieren. Den betreibt der Lars. Und der erzählt eben, wie der Name schon sagt, Geschichten. Und zwar, glaube ich, ist der Untertitel Geschichten aus der Dose. Und ich höre den einfach gern, weil der Erzählstil mich anspricht und ich finde auch die Geschichten wirklich nett zu hören. Und das ist, wenn man mal im Stau auf der Wiener Südosttangente, auch bekannt als A23, steht, eine wirklich nette Abwechslung und lenkt dann doch von den anderen etwas, ja, nicht so toleranten Verkehrsteilnehmern ab. Wer jetzt selber gerne Geschichten hört und den Podcast noch nicht kennt, schwere Hörempfehlung, da wollt ihr wirklich reinhören, denn der ist wirklich gut gemacht. Die Fragen für meine 4 Nominierten, die bringe ich jetzt nicht audiotechnisch, sondern die findet ihr niedergeschrieben im Artikel zur aktuellen Sendung unter gabelbissen.at. So, und jetzt werde ich den Sack aber gleich zumachen, denn die Folge ist ehrlich gesagt länger geworden als geplant. Wir sind mittlerweile bei 20 Minuten angelangt. Ich hätte mir gedacht, ja, es wird so eine 10-Minuten-Aktion. Ist aber doch ein bisschen länger geworden. Und ausnahmsweise gibt es auch heute mal kein Rezept, weil, ja, was sollte ich denn da Passendes machen? Somit mache ich den Sack zu, sage danke fürs Zuhören, bis zur nächsten regulären Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.